Hans Fallada, Bauern, Bonzen und Bomben. Hörspiel in 5 Teilen von Gerhard Rentsch. 5. Teil. Herbst 1929. In der pommerschen Stadt Altholm ist das Mahlwerk der Justiz im Gange. Ein Prozess soll über Täter und Opfer jenes 26. Juli befinden, als sich Bauern in Altholm gegen staatliche Strangulierung aufgebäumt hatten. Zu den ersten Opfern gehört ein Mann, der bislang glücklos und vom Schicksal gebeutelt dahinvegetierte und dem nun die große Chance zu lächeln schien. Aufgestiegen zum Redakteur auf Probe bei der Zeitung Die Chronik, hat er aber schon bei seinem ersten Prozessbericht katastrophal daneben gehauen und ist gefeuert worden, fristlos, auf der Stelle. Nun hat er sich zu dem einzigen Menschen hingeflüchtet, der trotz allem noch zu ihm hält. Max Tredup in die Arme seiner Frau Elise. Wir ziehen nach Stargard. Hä? Was meinst du? Stargard? Was sollen wir denn da? Wir könnten zuerst bei meiner Schwester unterkommen. Bauern, lass mich bloß mit Bauern in Ruhe. Und dann können wir einen kleinen Laden aufmachen, ha? Nicht Tabakwaren. Wer hat denn heute noch Geld für Zigarren? Kolonialwaren oder so. Essen müssen die Leute immer. Max, nicht wahr? Du hast doch die 1000 Mark noch. Oder sind die etwa alle? Wir fangen eben ganz klein an. Die Grossisten geben uns auch ein bisschen Kredit. Wird schon gehen. Man muss nur erst anfangen. Nein, ich fange nichts wieder an! Max! 100 Mal habe ich angefangen und bin immer tiefer in den Dreck gekommen. Aus uns wird nichts, Elise. Es hat keinen Zweck, sich abzustrampeln. Natürlich bist du jetzt traurig. Uns ist ganz gemein von denen, die dich jetzt im Stich gelassen haben. Immer bist du ihnen gefällig gewesen. Aber du musst auch nicht übertreiben. Sieh mal, wir haben 2 gesunde Kinder und sie lieben dich. Du hilfst ihm bei den Schularbeiten und machst ihn Spielzeug. Was bist du vor Wochen rumgelaufen, als Hans ein paar neue Fische für sein Aquarium haben wollte? Und dann hast du 4 Stück Geschenk gekriegt. Welcher andere Vater hätte das für seine Kinder getan? Hä? Lohnt sich nicht schon deshalb neu anzufangen? Es muss ja doch nicht in Stargard sein, hä? Max. Oder sind die 1000 Mark gar nicht mehr? Nur 10 Mark fehlen. Jetzt ist es gleich 3:30. Wenn ich losrenne, kriege ich den Zug nach Stolpermünde, das Geld holen. Wann wirst du zurück sein? 10:45. 10:30 bin ich hier. Dann mach. Ja. Dann mach, lauf. Ja, Elise. Hastig hakt er Hut und Mantel ab, guckt ins Portemonnaie und Elise streicht ihm schnell 2 Butterbrote. Mach's gut, Junge. Winke, winke, Mädchen. Bürgermeister Gareis ist wieder einmal dem Zuge seines Herzens gefolgt. Er hat am Abend sein Altholmer Rathaus verlassen in Richtung draußen vor, dem pommerschen Land. Eines können die erbittertsten Feinde dem dicken, schnaufenden, roten Elefanten Gareis nicht vorwerfen, dass er ein Bürokrat und Bürohengst ist. Er geht auf dem Markt unter die Leute, er setzt sich an Kneipentische und bisweilen zieht es ihn hin zu den Dörfern, auf das Land, wo er herkommt. Ich hab so ein Ziehen wie nach einem Grog. Du auch? Warum nicht? Du auch? Ja.